Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Heute möchte ich euch inshallah ta'ala 7 Tipps geben, womit ihr euren Alltag oder euren Iman stabil halten könnt im Alltag. Denn jeder hat mal ein Hoch und ein Tief. Und jeder hat mal Phasen, in denen es ein bisschen schwieriger ist. Doch wenn man sich eine Übersicht macht oder einen Plan macht oder sich diese 7 Tipps inshallah ta'ala zu Herzen nimmt, dann kann man es schaffen, stabil zu bleiben. Und falls mal ein Tief kommt, dass man nicht zu sehr nach unten fällt. Und hier ist auch schon mein erster Tipp an euch. Das erste Tipp für diese Angelegenheit ist, erinnere dich, was dein wahres Ziel ist. Was ist das Ziel eines Gläubigen? Ist es, reich zu werden? Ist es, gut auszusehen? Ist es, stark zu werden? Ist es, schön zu werden? Ist es, irgendetwas Bestimmtes zu schaffen? Oder ist es doch, das Paradies zu bekommen? Denn das ist unser Ziel. Und das ist auch, was zählt, subhanallah. Dass du am Ende zu dir gesagt wird, kommt rein, ihr habt gut gemacht. Dass die Engel zu dir sagen, tretet ein, ihr habt es gut gemacht, ihr habt es geschafft. Und ihr endlich dann ins Paradies eintretet und ihr erleichtert werdet. Das heißt, der erste Punkt ist, erinnere dich an dein wahres Ziel. Was willst du wirklich erreichen? Und das ist das Paradies. Das sollte deine oberste Stelle sein. Und das erreicht man durch die Zufriedenheit Allahs. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden macht. Und dass du zufrieden bist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gibt. Wer die Zufriedenheit Allahs erlangt, der wird inshallah ta'ala das Paradies bekommen. Subhanahu al-Malik. Und das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, den ich euch geben kann, ist, setzt euren Standard ein bisschen hoch. Was meine ich damit? Das heißt, wenn du jemand bist, der nur die Pflichtgebete betet, dann bete auch alle Ar-Rawatib, diese Sunna-Gebete drumherum, ab jetzt mit. Wenn du jemand bist, der täglich eine halbe Seite Koran liest, lese ab jetzt eine Seite oder zwei Seiten Koran. Wenn du jemand bist, der gar nicht liest, fang an zu lesen. Wenn du jemand bist, der morgens und abends diese Adhkar, diese Erwähnungen nicht macht, dann mach's jetzt. Erhöhe deine Standart in Erwähnung Allahs. An Allah zu gedenken. Wenn du unterwegs bist, erwähne Allah subhanahu wa ta'ala. Sag subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das zu sagen ist mir lieber als die Himmel und die Erde und was dazwischen ist. Oder in einer anderen Überlieferung, worüber sich die Sonne erstreckt. Subhanallah. Das ist eine einfache Angelegenheit. Wenn du im Auto bist, dann sage das oder höre Koran. Das heißt, erhöhe deinen Standard. Warum? Denn wenn dir etwas Negatives passiert und du deine Tiefphase bekommst, dann hast du deinen Standard erhöht und gehst eigentlich in deinen eigentlichen Standard zurück. Das heißt, du bist jetzt hier. Jetzt erhöhst du deinen Standard hierhin, dahin. Und dann, so läuft dein ganzer Tag ab. Und falls dich irgendetwas Schlimmes wieder trifft und es zieht dich runter, dann sinkt das dahin, wo der normale Standard ist. Das heißt, deine 5 Pflichtgebete, die du sowieso machst, die notwendigen Sachen, die du sowieso machst. Normalerweise würde was passieren? Du bist hier und dann kommt etwas und dann gehst du da. Das heißt, vielleicht vernachlässigst du Gebete. Vielleicht betest du 1-2 Tage nicht, weil du sagst, mir geht es so schlecht. Aber so, wenn du deinen Standard erhöhst, dann passiert diese Sache nicht. Dann fällst du nicht unter die notwendigen Sachen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den ich euch ans Herz legen kann. Erhöht euren Standard, auch wenn es ein bisschen ist. Nicht übertreiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr dürft nicht übertreiben. Ansonsten ist es zu schwer für die Seele. Erhöht euch ein bisschen. Und ihr könnt euch immer von Stückchen, Stückchen erhöhen, wenn ihr Energie und Kraft habt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, wie die Pflichtgebete, die Sondergebete, wenn wir die erwähnen, wenn du noch keine Sunna-Gebete betest, dann fange an mit dem Fajr-Gebet 2 Rekka Sunna. Und dann mit dem Maghrib-Gebet 2 Rekka Sunna. Und dann mit dem Dhuhr-Gebet. Nimm immer ein bisschen. Und lass dir dazwischen ruhig 2-3 Monate Zeit, dass sich das Ganze festigt. Wichtig, erhöhe deinen Standard, dass wenn was passiert, dass du ein bisschen Platz nach unten hast und nicht gleich vom Ganzen ablässt. Mein dritter Tipp ist, tu etwas täglich dafür, für deinen Iman. Auch wenn es noch so klein ist. wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, von Aisha überliefert, die beliebteste Tat bei Allah ist die Tat, die ständig gemacht wird, auch wenn sie noch so klein ist. Das heißt, mach etwas ständig, täglich. Tu jemandem etwas Gutes. Lies ein Buch. Hör dir etwas an. Nimm dir eine Unterrichtsreihe vor. Mach etwas, was du täglich machst für Allah subhanahu wa ta'ala. Und am besten, wo keiner weiß. Etwas, was du nur für Allah machst. Subhanahu al-Malik. Wir kennen so viele Geschichten von großen Leuten. Und man erzählt dann über sie, am Ende hat sie nur zwei Rekka, die sie nachts ganz alleine, wo keiner von ihnen wusste, gebetet haben für Allah. Ganz leichte Gebete, zwei Rekka, ganz einfach, nicht lange. Aber für Allah subhanahu wa ta'ala, so dass keiner weiß, das hat sie gerettet. Subhanahu al-Malik. Subhanahu al-Malik. Natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was richtig und was falsch ist. Aber diese Sache ist Tatsache. Wenn du Sachen hast, die du täglich machst, dann wirst du sehen, dass da viel mehr Ajr, viel mehr Lohn drin ist, als wenn du eine Sache an einem Tag ganz viel machst. Dieses Phänomen sehen wir in Ramadan öfters. Sobald der Ramadan eintritt, am ersten Tag beten alle 50 Rekka. Ich übertreibe ein bisschen. Am zweiten Tag 25, am dritten Tag 10, am vierten Tag betet fast keiner mehr mit. Ja, subhanallah. Das ist, subhanallah, mach langsam. Mach jeden Tag zwei. Lese jeden Tag zwei Zeilen vom Koran. Wenn du Koran auswendig lernen willst, fang mit jeden Tag eine Zeile, ein Vers an. Jeden Tag ein Vers bringt dich jeden Tag ein Vers näher. Du sag nicht zu dir selbst, ja, das ist zu wenig, ich muss mehr, aber ich brauche Zeit. Nein, nein. Ein Vers kann deine Seele gar nichts sagen. Kann dein Ego, meine ich, dir nichts sagen dagegen. Ein Vers. Eine Zeile aus dem Koran zu lesen. Eine halbe Seite vom Koran zu lesen. Irgendetwas, was du täglich machst, was dich nach vorne bringt. Und dabei ist die gute Tat auch ab und zu gut. Und das wäre auch vielleicht ein weiterer Tipp, den man vielleicht unter 3.1 nehmen könnte, dass du jemand anderen eine gute Tat machst. Das heißt, wenn du jemand anderem eine gute Tat machst, das tut dir deine Seele gut, subhanallah. Und am besten so, dass keiner weiß. Sei es finanzielle Unterstützung, sei es körperliche Unterstützung, egal wie. Wenn du jemandem hilfst, nur damit Allah dir hilft, nur damit Allah mit dir zufrieden ist, dann wirst du diese innere Ruhe bekommen, diese Zufriedenheit. Subhanal Malik. Mein vierter Punkt, meine lieben Geschwister, ist, lese täglich Bücher. Oder so oft du kannst. Am besten natürlich täglich, aber so oft du kannst, lese Bücher. Islamische Bücher, die dich nach vorne bringen. Alhamdulillah, inzwischen haben wir sehr viele Sachen, die übersetzt sind. Kauf dir Bücher, somit unterstützt auch die Geschwister und lese diese Bücher. Unterstreiche alles, was du nicht verstehst. Denn das Lesen allgemein fördert schon deinen Verstand. Und wenn du dich dann in deine Religion befasst, Bücher über deine Religion liest, das gibt dir nochmal Energie, das stabilisiert dein Iman. Das hält dich oben bei deiner Linie. Und das ist auch eine Sache, die du hinzufügen kannst und deine Linie sich erhöht ein bisschen. Und wenn du das machst, dann kann inshallah ta'ala dadurch ganz viel Khair passieren. Ja, abgesehen von dem, was in deinem Gehirn alles passiert oder in deiner Sprache, wie du dich weiterentwickelst, ja, kommt dazu natürlich, dass dein Iman sich stabilisiert, weil du liest immer wieder was. Und Lesen ist immer etwas anderes, wie etwas sich anzuhören oder sich anzuschauen. Lesen ist noch ein bisschen mehr, subhanallah. Das wissen diejenigen, die lesen. Und wenn jemand sagt, ja, ich bin nicht so der Lesertyp, versuch's einfach mal. Schlag mal ein Buch auf und wie vorhin schon gesagt, nimm nicht zu viel dir vor. Sag, ich lese jeden Tag eine halbe Seite, eine Seite, zwei, drei Zeilen. Und wenn es dir Spaß macht, dann lest du weiter. Und lese erstmal diese Sachen, die dir Spaß machen. Es gibt schöne Bücher wie Helden des Islam zum Beispiel, Riyadus Salihin und solche Angelegenheiten, die machen Spaß, da drin zu lesen, inshallah. Und das wäre mein vierter Tipp an euch. Mein fünfter Tipp, meine lieben Geschwister, ist, plane deinen Alltag. Plane deinen Tag, plane deine Woche, plane deinen Monat, ja sogar plane dein ganzes Jahr. Was meine ich damit? Plane, was du wann machen möchtest. Krieg einen geregelten Ablauf in deinen Tag rein. Das heißt nicht, dass diese Planung der Spontanität dagegen spricht. Ganz im Gegenteil. Du weißt aber, dass du bestimmte Sachen machen musst. Ich rede jetzt von islamischen Sachen. Du kommst nach Hause von der Arbeit, du sagst ja, ich möchte mir nach der Arbeit eine halbe Stunde Zeit nehmen, um zu essen, zu duschen, mit meiner Frau zu sitzen, mit meinen Kindern zu spielen, so wie auch immer. Aber du sagst, am Abend habe ich eine Stunde, diese Zeit, da habe ich meine Ruhe, halbe Stunde, eine Stunde, da kümmere ich mich um meine Religion. Plan das wirklich ein. Mach das, besprich das mit deiner Frau, besprich das mit deinem Mann, besprich das, mit wem es notwendig ist, wenn du keinen brauchst, dann besprich das an erster Stelle mit dir selber und sag, ich möchte, und schreib dir das wirklich auf. Nimm dir das zu Herzen. Sag, ich mache jeden Abend von 19 bis 20 Uhr, lese ich da etwas oder ich schaue mir einen Vortrag an oder ich höre mir einen Vortrag an. Mach dieser Plan das und sag, ich möchte in dieser Woche das schaffen. In nächster Woche möchte ich das schaffen. In diesem Monat möchte ich das geschafft haben. Beispiel, ich möchte es schaffen, in 2 Monaten den Koran oder alle 2 Monate fertig gelesen zu haben. Oder jeden Monat einmal fertig gelesen zu haben. Oder nimm dir als Ziel, ich möchte in einem Monat die und die Sura auswendig lernen. Ich möchte in diesem Monat das und das Buch fertig gelesen haben. Ich möchte in einem Jahr 3 Juz schon können. Ich möchte in einem Jahr 20, 50, 100 Hadithe auswendig können. Ich möchte plan diese Sachen und schreib sie auf. Das ist ganz wichtig. Plan deinen Alltag und schreib sie auf. Das sind wichtige Punkte, die viele nicht machen. Aber halte dich an diese Sache und du wirst sehen, dass du vorankommst, inshallah ta'ala. Und eine wichtige Sache ist auch, wenn du einen Plan hast und ihn aufgeschrieben hast, was du täglich erledigst zum Beispiel und auch was du wöchentlich, monatlich erledigst, dann hake es ab. Das ist ein schönes Gefühl oder streich es durch. Ist ein schönes Gefühl. Ob du es jetzt mit der Hand alles festhaltest oder mit dem Handy, gibt es schöne Apps dazu, das ist dir überlassen. Aber plane deinen Tag, deine Woche, deinen Monat, dein Jahr und das wird dir helfen, dich stabil zu halten, dein Iman stabil zu halten. Weil du weißt, an diese und diese Zeit mache ich etwas für mich und für meinen Iman. Der 6. Punkt, meine lieben Geschwister, ist, rechne mit dir jeden Tag ab. Der Gläubige rechnet immer mit sich ab. Jeden Tag, bevor du schlafen gehst, nimm dir 5 Minuten, 10 Minuten und lass dir deinen Alltag Revue passieren. Schau, was hast du heute alles gemacht? Was hast du gemacht, was gut war? Und sag Alhamdulillah. Was du bekommen hast, was dir gut getan hat. Und sag Alhamdulillah. Ja, weil alles gut ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und schau, was dir heute nicht gelungen ist. Oder was, worüber du dich geärgert hast, was du besser hättest machen können. Und sag Astaghfirullah. Bitte Allah um Vergebung. Und mach Dua. Dass Allah dir vergibt, dass Allah dich morgen Besseres machen lässt, inshallah ta'ala. Beispiel, du gehst am Abend schlafen und du sagst, Alhamdulillah, ich habe meinen täglichen Koran gelesen, ich habe das geschafft, ich habe meine Adhkar gemacht, Alhamdulillah, und bedankst dich bei Allah, dass er dir das ermöglicht hat. Und dann als zweites gehst du durch und sagst, oh, ich habe heute ein bisschen die Leute angeschrien, ich habe vielleicht geflucht, vielleicht habe ich etwas nicht geschafft, und sagst du, Astaghfirullah, oh Allah, verzeih mir. Lass mich besser werden. Vielleicht hast du eher eine Sünde gemacht und sagst, Allah, vergib mir. Und wenn du das dir aneignest, jeden Abend zu machen, bevor du schlafen gehst, bevor du dich hinlegst, bevor du deine Schutzsuren machst zum Schlafen gehen, rechne mit dir ab. 5 bis 10 Minuten, 5 Minuten reichen sogar schon. Rechne mit dir ab, denke drüber nach. Und bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung und mach Dua für den nächsten Tag. Und das wird dir Energie und Kraft geben für morgen, inshallah ta'ala. Und der 7. Punkt, meine lieben Geschwister, ist, such dir einen Wissenden. Such dir eine wissende Person, die du immer fragen kannst. Der wissende Imam aus deiner Moschee, aus deiner Umgebung, der wissende Talib al-Ilm in deiner Nähe, der Student des Wissens. In den größeren Städten hat man, alhamdulillah, viele Anlaufstellen. Und die Moscheen, die Imame in den Moscheen werden meistens unterschätzt. Sie können euch helfen, sie können euch unterstützen. Subhanallah. Sucht euch einen Wissenden, von dem ihr lernt, von dem ihr hört, von dem ihr auch nachfragen könnt, wenn ihr Fragen habt. Falls ihr niemanden habt, im Internet gibt es genug, alhamdulillah, die man fragen kann, zu denen man finden kann, von denen man hören kann. Sucht ihr auf jeden Fall eine Person. Und warum sage ich eine Person und nicht mehrere? Das ist sehr, sehr wichtig. Denn wenn du deine Religion lernst, dann lernst du sie von einer Person. Und ich meine mit Religion lernen nicht Geschichten aus der Religion und Erzählungen, das kann man von überall und jedem hören. Aber wenn du eine Frage hast, dann frage immer nur die eine Person. Außer die Person sagt, ich weiß es nicht, dann fragst du jemand anders. Aber lerne immer von einer Person, dann bleibst du auf einem Weg und du kommst nicht in diese Irritationen. Denn heutzutage ist das so geworden, dass man sich 10.000 verschiedene Sachen anhört und dann hat man 10.000 verschiedene Meinungen im Kopf und man weiß nicht, welche die richtige ist. Deswegen nimm dir eine Person, an dem du dich festhaltest, nimm dir eine Person, an dem du dich festhaltest und sie dir dann sagt, was das Richtige in der Religion ist und du diese Sache dann annimmst. Bis du vielleicht selber Arabisch gelernt hast, Islam studiert hast und das besser weißt, inshallah ta'ala. Und nimm dir diese Sache, inshallah ta'ala, zu Herzen. Denn heutzutage, wie gesagt, ist man sehr durch den Wind. Man weiß nicht, soll ich auf den hören, soll ich auf den hören. Nein, nimm dir eine Person. Nimm dir eine Person, die, wo du denkst, dass sie dir, dass sie für dich den richtigen Islam präsentiert oder wo du sagst, okay, die Person hat für mich am meisten Wissen oder die Person ist in meinen Augen sehr gut und sehr stark in der Religion. Und wenn du Fragen hast, wende dich an die. Ich meine nicht damit, dass du von anderen nicht hören solltest. Auf gar keinen Fall. Denn es gibt so viele schöne Vorträge und mögliche Sachen, die den Iman nach oben bringen von so vielen Geschwistern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie alle segnen. Aber ich sage, wenn du anfängst, deine Religion zu lernen, bleib bei einer Person. Bis du selber eine Möglichkeit hast, vielleicht weiterzulernen oder bei anderen zu lernen. Oder wenn die Person sagt, ich weiß die Antwort nicht, dann kannst du eine andere Person fragen, inshallah ta'ala. Denn das ist auch gleichzeitig Respekt zu der Person, die du normalerweise immer kontaktierst oder sie um Fragen bittest. Und inshallah ta'ala war das der letzte Punkt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch euren Iman stabil halten und euch helfen, aus euren Miseren wieder rauszukommen, inshallah ta'ala, mit Energie und Kraft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns gemeinsam im Paradies vereinen. Abonniert noch, inshallah ta'ala, ganz kurz den Kanal und verteilt ihn überall. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.